Menschen teilen. Folgen eines Krieges, Folgen eines Krieges, Folgen eines Krieges, Tod und Zerstörung. Folgen eines Krieges, Folgen eines Krieges, Folgen eines Krieges.